I want you to look for Psalm 84. Ich möchte, dass ihr euch den Psalm 84 ansieht. And Ezekiel 28. Und Ezekiel 28. And Hosea 14. Und Hosea 14. And we'll pray and begin. Und dann wollen wir beten und beginnen. Okay, Psalm. How many people have their Bibles tonight? Wie viele Leute Amen. Haben denn ihre Bibel heute Abend da? Wow, not too many, huh? Nicht zu viele. Let's try that again. How many people have their Bibles tonight? So, probieren wir es noch einmal. Die Bibel dabei haben, sagen Amen. Okay. Okay, let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you for our Bibles. Vater im Himmel, wir danken dir für unsere Bibeln. Your word. Für dein Wort. Supernaturally put together. Ganz übernatürlich zusammengefügt. With an unbelievable unity. Unglaubliche Einheit. Power and authority. Macht und Autorität. For our lives today. Für unser Leben heute. Bless these words, I pray. Ich bete, segne diese Worte hier. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, this is the second year. This is the second week of my 17th year in Vienna. Nun die zweite Woche meines 17. Jahres hier in Wien. I always start my years from June. Mein Jahr beginnt immer im Actually, Juni. July 1st. Also eigentlich schon im Juli. When I get back from America. Juli, wenn ich von Amerika zurückkehre. And I have great hope for this year. Und ich habe große Erwartungen für dieses Jahr. Being on the street, watching the evangelism. Hier auf der Straße jetzt gewesen und wir haben uns die Evangelisation angesehen. I would just love to have 100 people out there 3 times a week. Ich hätte gern 100 Leute da draußen, 3 Mal die Woche. Why not? Warum nicht? To be on the graben, just flood it all. Am Graben, dort draußen, einfach alles überfluten. Just talking to people. Einfach mit den Leuten sprechen. Before the Lord returns. Bevor der Herr zurückkommt. Why not? Warum nicht? Let's look at Psalm 84. Fangen wir bei Psalm 84 an. Verse 11. Vers 11. For the Lord God is a sun and a shield. Denn der Herr Gott ist Sonne und Schild. The Lord gives grace and glory. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Enoch walked with God. Henoch wandelte mit Gott. Noah was a righteous man, war ein gerechter Mensch, blameless in his time, schuldlos zu seiner Zeit. In Genesis chapter 6 verse 9 says, in 1. Buch Mose 6 Vers 9 heißt es, Noah walked with God. Noah wandelte mit Gott. When the Lord returns, wenn der Herr zurückkehren wird, in a moment, in the twinkling of an eye, in einem Augenblick, will we be found walking with God. Werden wir dann als solche vorgefunden werden, die mit Gott wandeln? Not just saved, nicht bloß errettet, but walking with God. Sondern mit Gott wandeln. No good thing does he withhold. Er hält nichts Gutes zurück. From those who walk uprightly. Vor denen, die aufrechten Herzens wandeln. What does it mean to walk uprightly today? Was bedeutet es, aufrechten Herzens zu wandeln? Look at verse 12. Schaut euch den Vers 12 in Deutsch an. O Lord of hosts. Herr der Herrscher. How blessed is the man who trusts in you. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. How blessed is the man who trusts in you. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Now turn with me to Ezekiel. To Hosea 14. Nun geht mit mir zu Hosea 14. Starting with verse 1. Wir fangen bei Vers 1 an. It says, Return, O Israel, to the Lord your God. Da heißt es, kehr um, im Deutschen ist es Vers 2, kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott. That God's people should turn back to God. Das heißt, die Menschen sollen zurückkehren zu God's Gott. People Gottes Volk. Yeah. Should turn back to the Lord. Soll zurückkehren zu seinem Herrn. Now watch this. Don't be condemned by it. Just listen. Nun hört euch das an und fühlt euch dadurch nicht verdammt oder verurteilt. For you have stumbled because of your iniquity. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Iniquity robs us of effectiveness with the Lord. Die Schuld raubt uns einer Effektivität mit dem Herrn. All of us have iniquity to some degree. Und alle von uns tragen ein gewisses Maß an Schuld. It comes in like a silent plague. Das kommt wie eine ganz stille Plage, eine stille. It neutralizes the husband in the home. Und das neutralisiert den Ehemann zu Hause. It neutralizes the wife. Es setzt die Frau außer Gefecht. The evangelist. Den Evangelisten. The Christian worker. Den christlichen Arbeiter. It neutralizes the offering. Es neutralisiert auch die Spende. So the church can't do what it should be doing. So dass die Gemeinde nicht tun kann, was sie tun sollte. Because you have iniquity, you've stumbled. Weil du Schuld hast, deswegen bist du gestürzt. Look at verse 8. Schaut euch den Vers 8 an. O Ephraim. Im Deutschen 9. Ephraim. What more have I to do with idols? I'm sorry. What more have I to do with idols? All right. Was soll ich noch mit den Götzen? Is it is I who answer and look after you. Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Let me read that one more time. Lesen wir das nochmals. O Ephraim, what more have I to do with idols? Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? It is I who answer. Ich habe ihn erhört and look after you. Und auf ihn geblickt. I am like a luxuriant cypress. Ich bin wie ein grüner Wacholder. From me comes your fruit. Nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Okay, verse 9. Vers 10. Whoever is wise, wer ist weise? Let him understand these things. Dass er dies versteht. Whoever is discerning, let him know. Wer ist verständig, dass er es erkennt? For the ways of the Lord are right. Denn die Wege des Herrn sind gerade. Does that sound a little oversimplistic to you? Klingt das ein wenig zu einfach für euch? The ways of the Lord are right. Die Wege des Herrn sind gerade. What does that mean? Was bedeutet das? That means God's ways will bring you where you're supposed to be. Das bedeutet, dass die Wege Gottes dich dorthin führen werden, wohin du kommen sollst. You want a fulfilled life? Möchtest du ein erfülltes Leben? The way of the Lord is right. Der Weg des Herrn ist gerade. You want a great marriage? Möchtest du eine großartige Ehe? You want to sense who you are? Möchtest du fühlen und erfahren, wer du bist? In the Lord? Im Herrn? You want to have a successful ministry? Möchtest du einen erfolgreichen Dienst leisten? You want to walk with the Lord as Noah walked? Möchtest du mit dem Herrn wandeln, so wie es Noah tat? The ways of the Lord are right. Der Weg des Herrn ist gerade. I had my father and his friends sat at a table with me when I was 18 years old. Als ich 18 Jahre alt war, saßen mein Vater und seine Freunde an einem Tisch mit mir. And one of his friends said to me, Robert, und einer seiner Freunde sagte zu mir, Robert, you're wasting and throwing your life away with that book. Du vergeudest dein Leben und schmeißt dein Leben weg, indem du dieses Buch liest. You are a waste. Du vergeudest das. Well, we'll see. Na, wir werden noch sehen. We'll see whose life is a waste and we'll see whose ways lead the right way. Wir werden sehen, wessen Leben nun eine Vergeudung ist und welche Wege gerade sind. And the righteous will walk in them. Und der Gerechte wird darin wandeln. But transgressors will stumble in them. Die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Now don't get lost because I'm going to bring the whole thing together. Und nun passt auf, ich werde das Ganze zusammenbringen. All right, a little review. Eine kurze Wiederholung. Back in verse 1. Nochmal zurück in den Vers 1. You have stumbled because of your iniquity. Du bist gestürzt durch deine Schuld. I wonder how many let's say this, I've seen Christian after Christian. Ich habe viele Christen gesehen. I've seen Christian worker after Christian worker. Ich habe einen christlichen Arbeiter nach dem anderen gesehen. I've seen Christian leaders stumble. Ich habe christliche Leiter gesehen, die gestürzt sind. I go back to America to visit. Ich fahre zurück nach Amerika auf Besuch. And a friend that I went to Bible school. Und ein Freund, mit dem ich auf der Bibelschule war. Hey. Hallo. Where's Joe? Wo ist der Joe? He stumbled. Er ist gestürzt. He's out. Er ist draußen. Anybody know where he is? Weiß jemand, wo er ist? Gone. Weg. Is he with another church? Ist er bei einer anderen Gemeinde? No, he's gone. Nein, der ist weg. Stumbled. Gestürzt. In the way. Auf seinem Weg. Now watch this. Turn to Ezekiel 28. Nun blättert zu Hesekiel 28. And let's define iniquity. Und lasst uns mal Bosartigkeit definieren. Because this thing, weil diese Sache, neutralizes us in this way with the Lord. Setzt uns außer Gefecht auf unserem Weg mit Gott. Watch this. Folgendes. talking about Lucifer. Es ist hier die Rede von Lucifer. Verse 13, Ezekiel 28. Vers 13 in Hesekiel 28. You were in the garden. Du warst im Garten Eden. Verse 13. Verse 14. You were the anointed cherub. In Vers 14. Du warst ein schirmender Cherub. Verse 15. Vers 15. You were blameless in your ways. Vollkommen warst du in deinen Wegen. From the day you were created. Von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Do you imagine that? Imagine with me for a moment. Man, stell dich das mal kurz vor mit mir. That there was a time when Satan, da gab es eine Zeit, als Satan, who was Lucifer, der Lucifer war, was blameless, schuldlos war, vollkommen. Picture it. Stellt euch das vor. This person that rules this earth, diese Person, die Erde regiert, who is the prince of the power of the air, der Prinz der Lüfte in der in den himmlischen Höhen ist. The God of this world, der Gott dieser Welt, the Father of all lies, Vater aller Lügen, the Father of all evil, Vater alles Bösen, at one time, der war einmal, was absolutely blameless, absolut vollkommen, walked in the ways of the Lord, und er wandelte in den Wegen Gottes, and something happened, und dann ist etwas passiert, until iniquity was found in him. Bis sich Unrecht an dir fand. Iniquity was found in the heart of Lucifer. Unrecht fand sich im Herzen von Lucifer. Hosea 14:1. You have stumbled because of your iniquity. Du bist gestürzt wegen deiner Schuld. His iniquity was this. Und seine Schuld war folgende. He had a gripe with God. Er hatte ein He was dissatisfied. Also er war unzufrieden mit Gott. He had an accusation against the Lord. Er brachte eine Anklage gegen den Herrn vor. Iniquity was found in him. Und diese Schuld wurde gefunden in seinem Herzen. And this anointed cherub, und dieser gesalbte Cherub, who stood in the presence of God and worshipped, der sich in der Gegenwart Gottes befand und ihn anbetete, who walked blameless, der schuldlos wandelte, fellowshipped with Michael, with Gabriel, der mit Erzengel Michael und Gabriel Gemeinschaft hatte, was looked up to by a multitude of angels, den tausende, abertausende Engel anblickten, stumbled. Er stürzte. Iniquity was found in his heart. Unrecht wurde in seinem Herzen gefunden. Something against God. Etwas gegen Gott. Go back to Psalm 84:11. Zurück zu Psalm 84:11. Don't turn there, just listen. Braucht nicht hinblättern, hört nur zu. No good thing will he withhold. Er wird uns nichts Gutes zurückhalten. Is that true? Ist das wahr? No good thing will he withhold. Nichts Gutes wird er zurückhalten. From those who walk uprightly. Vor denen, die aufrichtigen Herzens gehen. No good thing. Nichts Gutes. As the pastor of the church, als Pastor dieser Gemeinde, it is my responsibility, ist es meine Verantwortung, to encourage, zu ermutigen, correct, zu korrigieren, exhort, zu ermahnen, pour my life, und mein Leben hier niederzulegen, into this flock, in diese Herde hier, that each individual, so dass jeder Einzelne would find God's perfect will for his life. Gottes perfekten Willen für sein Leben finden kann. God has a plan. Gott hat einen Plan. He said of Lucifer, I placed you there. Er spricht hier von Lucifer, ich habe dich da eingesetzt. You were the anointed cherub, I placed you there. Du warst der gesalbte Cherub, ich habe dich dahingestellt. I put you right there. Ich habe dich genau dahingestellt. Right before my throne. Genau vor meinem Thron. You were the covering cherub. Du warst einer der bedeckenden Cherub. In verse 16. Vers 16. He would lift his wings and cover the incredible glory of God. Er erhob seine Flügel und bedeckte die unglaubliche Herrlichkeit Gottes. And probably cover himself with the other. Und mit dem anderen Flügel vielleicht bedeckte er auch sein eigenes Angesicht. As the glory of God would manifest. Wie sich die Herrlichkeit Gottes eben manifestierte. And just soak it in. Und sich da hinein versetzte. Soak it in. Und er hat das aufgesaugt. Soak it in. Wow, the glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. And then one day, und dann eines Tages, he began to think, begann er zu denken. You know what? Weißt du was? I don't trust God. Ich vertraue Gott nicht. I don't know what it is. I just don't trust him. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich vertraue ihm nicht. Blessed is he who trusts in the Lord. Gesegnet ist der, der an den Herrn glaubt. One day came and Lucifer said, I don't trust him. Da kam ein Tag und Lucifer sagte, ich vertraue ihm nicht. I mean, he's God, of course. Ich meine, ja, er ist Gott, don't sicherlich. Get me wrong. Versteh mich nicht falsch. He's given us a lot of things. Er hat uns vieles gegeben. But you know what? Aber weißt du was? I think he's holding back on us. Ich glaube, er verbirgt da etwas vor uns. What are you gonna do, Lucifer? Was wirst du denn machen, Lucifer? I got a few ideas. Nun, ich habe ein paar Vorstellungen. I will ascend. Ich werde mich da erheben. To the heavens. Bis in den Himmel. Yeah. I will raise up my throne. Ich werde meinen Thron da machen. Above the stars of the heavens. Über den Sternen des Himmels. Yeah, yeah. Ja, ja. I will be like the Most High. Ich werde so wie der Allerhöchste sein. Iniquity. Iniquity. Unrecht. Found in his heart. Unrecht war in seinem Herzen it gefunden. It lurks in the church. Und das kommt auch in die Gemeinde hinein. Das schleicht sich ein. It enters the heart so easily. Das kommt so schnell ins Herz hinein. In Genesis chapter 3. 1. Mose 3. The serpent came to Eve. Da kam die Schlange zu Eva. Hath God said? Hat Gott gesagt? Eve, Eva, that you should not eat of any of the trees? Dass du von keinem dieser Bäume essen darfst? Did he say that? Hat er das gesagt? I mean, I cannot imagine that. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Was the implication? Das war die Implikation dabei. Eve, Eva, ever talked to a snake? Habt ihr schon mal mit einer Schlange gesprochen? Talk to Balaam, he talked to a donkey. Balaam hat mit einem Esel gesprochen. A snake, a serpent. Eine Schlange. Beautiful. Wunderschön. Eve. Eva. Did God say that you should not eat of any of the trees of the garden? Hat Gott wirklich gesagt, dass du von keinem dieser Bäume essen sollst? I mean, I know God. Ich meine, ich kenne Gott. I know him. Ich kenne ihn. I can't say this too loud. Ich kann das jetzt nicht zu laut aussprechen. It's between me and you. Nur zwischen mir und dir jetzt. Because I love you. Weil ich hab dich gern. It's a confidence, Eve. Weißt du, das ist jetzt vertraulich, Eva. Are you listening? Hör mal. God knows. Gott weiß. That when you eat of that tree. Dass wenn du von diesem Baum isst. You'll be just like him. Dann wirst du so sein wie er. Really? Wirklich? He's holding out, Eve. Nun, enthält dir was vor. Let's say this. Sagen wir es folgendermaßen. I'm not saying that he's keeping something from us, Eve. Ich sage nicht, dass er uns etwas vorenthält, Eva. But you just add up the equation. Aber du kannst doch da die Gleichung einfach machen. I'm not saying anything. Du kannst es ja ausrechnen. Ich sage no, nichts. But the implications are there. Aber die Anwendungen sind da. The implications are there. Diese Anwendungen oder Andeutungen sind da. No good thing will he withhold. Nichts Gutes wird er vor uns zurückhalten. It's interesting how young people become 18, 19. Es ist interessant, wie die jungen Leute, wenn sie 18, 19 werden, 20, oder 20, they look at their future like, wow! Sie blicken auf ihre Zukunft und sagen, wow! The future! Wow, die Zukunft! Life! Das Leben! Everything! Alles! And then they think of God as the one who will keep them from everything good. Und dann denken sie aber an Gott als einen, der sie von all diesen guten fernhalten möchte. Don't tell me about God now. Na, jetzt erzähl mir nichts von Gott. I just turned 18. Ich bin gerade erst 18 geworden. I mean, I can go into the bar now legally. Also jetzt kann ich in die Bar gehen und das ganz legal. Come on, don't hold all the good things back from me. Nein, komm, jetzt verwehr mir nicht diese guten Dinge. That's iniquity. Das ist Unrecht. That is iniquity. Das ist Unrecht. And it's found in the heart of Satan. Und es findet sich im Herzen von Satan. It destroyed him. Es hat ihn zerstört. Isaiah 14, 13. Jesaja 14, 13. O Lucifer. O Lucifer. How art thou fallen? Wie sehr bist du gefallen? O Lucifer. O Lucifer. How art thou fallen? Wie sehr bist du gefallen? Could you imagine the horror of the other angels? Könnt ihr euch den Schrecken der anderen Engel vorstellen? He's gone. Er ist weg. Cast out. Er wurde da hinausgeschmissen. Lucifer. Lucifer. He was blameless. Er war vollkommen. He walked in the ways of the Lord. Er wandelte in den Wegen Gottes. And a third followed him. Und ein Drittel folgte ihm nach. Wow. You know what? Und wisst ihr was? Iniquity was in the heart of Israel. Unrecht fand sich im Herzen von Israel. Iniquity blows through our heart like a breeze. Und Unrecht, das weht durch unsere Herzen wie eine Brise des Windes. There's people here tonight. Es gibt heute Abend hier Menschen. You don't trust God. Und ihr vertraut Gott nicht. You really don't. Nein, ihr macht das nicht. And his hands are outstretched. Doch ist seine Hand ausgestreckt. I will be like the dew. Ich werde so sein wie der Tau. You will be like the lilies. Und ihr werdet sein wie die Lilien. Your roots will be like the cedars of Lebanon. Und eure Wurzeln werden sein wie die der Zedern auf Libanon. I will not hold back one good thing. Ich werde nicht einziges Gutes zurückhalten von euch. Do you want to hear a definition of iniquity from one scholar? Wolltet ihr hier eine Definition von Unrecht hören von einem Schriftgelehrten? I can find it. Here it is. Watch this. Folgendes. A remarkable accumulation. Das ist eine bemerkenswerte Zusammenführung of wickedness oder Steigerung von Unrecht, perversity von Perversität and lawlessness und Gesetzlosigkeit. An accumulation of wickedness, eine Steigerung von Bosartigkeit, perversity and lawlessness. Perversität und Gesetzlosigkeit. Wickedness, Bosartigkeit. That means I defend my sin. Das bedeutet, ich verteidige meine Sünde. There's sin, es gibt Sünde, and then there's evil. Und dann gibt es das Böse. There's people who fail, es gibt Menschen, die versagen. And we, 1 John 1:9, Lord Jesus, please cleanse me. Johannes 1:9, da heißt es, bitte Herr, reinige mich. Forgive me. Vergib mir. I want to walk again with you. Ich möchte wieder mit dir wandeln. Cleanse me, forgive me. Reinige mich und vergib mir. Oh, I'm a stumbling one, ain't I, Lord? Ah, ich bin gefallen. Oh, forgive me. Vergib mir. One of these days. Eines Tages. The sins are getting less frequent now. Werden die Sünden immer seltener. But I'm coming after you, Lord. Aber ich gehe dir nach, Herr. Like the deer that panteth. So wie das Wild, das sich da. I'm a sinful one. Ich bin ein Sünder. Oh, but Lord, be merciful to me, the sinner. O Herr, sei mir barmherzig, mir Sünder. But I'm coming. Aber ich komme. I don't care if it's afar off. Ich kümmere mich da jetzt nicht, ob das weit weg ist. I'm coming, Lord. Ich komme, Herr. I'm following. Ich folge dir nach. If I have to stumble 7 million times, I'm still coming. Und wenn ich 7 Millionen Mal hinfalle, ich komme. That's one thing. Das ist die eine Sache. And Jesus says, if you fall 70 times, 7 times in a day and you repent. Und Jesus sagt, wenn du 70 Mal am Tag fehlst und du kehrst aber um, forgive him. Dann vergib ihm. The only problem is this. Das einzige Problem dabei ist folgendes. When we fail, wenn wir versagen, and then we fail, und dann versagen get wir, forgiveness. Und wir bekommen Vergebung. We want the forgiveness to build a capacity in us. Dann möchten wir, dass diese Vergebung in uns Kapazität bildet. Psalm 130. Im Psalm 130. There's forgiveness with thee. 130, pardon. Bei dir ist Vergebung. That I might fear you. So dass ich dich fürchte. I really want to walk with God. Ich möchte wirklich mit Gott and wandeln. And I fail, but I get up. Und dann versage ich, aber ich stehe wieder auf. And I'm in the Word. Und ich bin im Wort. And I draw near. Und ich nähere mich. And I draw near. Und ich nähere mich Gott. I don't miss services. Ich versäume die Gottesdienste. You know, my wife, if she misses a service. So wisst ihr, wenn meine Frau einen Gottesdienst versäumt. Because she's in the Sunday school. Weil sie im Sonntagsschuldienst ist. She gets the tape. Dann bekommt sie die Kassette. And she, on the way home, she says, "What did you speak on, hon?" Und am Weg nach Hause fragt sie mich, worüber hast du denn heute gesprochen, Liebling? I spoke on this and this and this. Und ich habe über das und das und das and gesprochen. And she says, "I got the tape. I'm going to listen to it as soon as I get home." Und sie sagt dann, ich habe die Kassette erhalten. Ich werde mir das zu Hause anhören. And she's my wife. Und sie ist meine Frau. She knows what I teach. Sie weiß, was ich lehre. She could say very easily. Sie könnte sehr leicht sagen. Oh, just sum it up for me, hon. Nun, fass das einmal kurz zusammen, Liebling. No, I want to get the tape. Nein, ich werde die Kassette haben. If you miss service, get the tape. Wenn ihr den Gottesdienst versäumt, dann besorgt euch die Kassetten. We are one body. Wir sind ein Leib. We're moving through this thing called time. Und wir bewegen uns, das, was man so Zeit nennt, dahin durch. Our window is getting smaller. Und unsere Fenster werden immer kleiner. I'm getting gray hair. Ich bekomme schon die grauen Haare. Soon I'm gonna be as gray as Corky. Bald werde ich so grau sein wie der Corky. One of these days, eines Tages, time is moving. Die Zeit, die läuft weiter. We should be like a bee's nest. Wir sollten wie die Bienen sein. Wie die Bienen auf der Kärntnerstraße. What is that? Oh, was ist das? Sounds like hornets. Das klingt wie die Hornissen. Sounds like bees. Wie die Bienen. No, it's Zeig. Nein, das ist die Zeig. They're everywhere. They're over there. They're in da the hospital. Da drüben sind sie, da. They're everywhere. Sie sind überall. What's happening over at that church? Was passiert denn da in dieser Gemeinde? I don't know, but let's find out. Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. And let's go dip our cups in the well of CEG and bring some over to our church. Wir werden da unsere Becher in dieser Quelle der CEG eintauchen und ein wenig Wasser zu unserer Here, Gemeinde bringen. Some water from the well. Ein wenig Wasser hier von der Quelle. From the well of greater grace here. Von der Quelle der Greater Grace Gemeinde. We should be like a bee's nest. Wir sollten wie ein Nest von Bienen sein, voller Leben. Trusting the Lord. Dem Herrn vertrauend. It's wonderful. It's wunderbar. Listen to this. Hört euch folgendes an. The accumulation of wickedness. Eine Zusammenfügung von Bosartigkeit, Steigerung. Romans chapter 1. Römer 1. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die solches tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Despite the fact that they know the ordinance of God, that those that do such things are worthy of death, they not only do them, but they approve of other people. This is wickedness. Genau das ist die Bosartigkeit. Wickedness. Bösartigkeit. Defending sin. Die Sünde verteidigen. Defending it. Sie verteidigen. And approving of it. Und sie noch darüber bestätigen. Of a much more incredible phenomena auch noch eine viel größere, ein viel größeres Phänomen than being the sinner who says, oh dear God, be merciful to me. Ein Sünder, der sagt, oh Gott, sei mir gnädig. Forgive me. Vergib mir. Once again. Nochmals. And may I be a vessel of your mercy, please. Und wenn ich ein Gefäß deiner Barmherzigkeit sein kann, with dann bitte. With this mercy I'm receiving, this is the mercy I want to give. Mit dieser Barmherzigkeit, die ich empfange, die möchte ich auch austeilen. We know what happens to people. Watch. Aber wisst ihr, was den Leuten dann passiert? Oh Lord, this is the fifth time today. Oh Herr, heute ist es das fünfte Mal. Actually, it wasn't actually so bad. I think it was my wife's fault. Also eigentlich war es nicht so schlimm. Ich glaube, es war meine Frau eigentlich schuld. I mean, Lord. Oh, ich glaube, Herr. I'm not actually so bad. Ich bin doch nicht so schlimm. I mean, you gotta be angry sometimes. Ich meine, ja, manches Mal muss man doch zornig werden. Even Moses yelled. Ja, der Mose hat doch geschrien. Even David committed adultery. Auch der David, der hat auch Ehebruch begangen. Even Moses killed. Auch der Mose hat getötet. I'm not so bad. Ich bin doch nicht so schlecht. Defend it. Verteidigen. You defend it. Du verteidigst es. The next thing you're gonna do is approve it. Und das nächste, was du tust, ist, du bestätigst es. What's the matter? Worum geht's? I'm laden with sin. Nun, ich gehe mit der Sünde gemein. Yeah, my I can't find God. Ich kann Gott nicht finden. Ah, don't take it so serious. We all got sin. Nimm's doch nicht so tragisch. We all got sin. Wir sind doch alle in der Sünde. No, we don't all got sin. Nein, wir kennen Gott. My sin's in the deepest sea. Meine Sünde ist in der tiefsten See. Far as the east is from the west. So ferne wie der Osten vom Westen. I'm walking in the light. Ich wandle im Licht. I'm walking in the light. I confessed. I'm walking in the light. Ich wandle im Licht. Ich habe meine Sünde bekannt. Ich wandle im Licht. I don't have sin. Ich habe keine Sünde. At this moment I'm clean. I'm pure. I'm loving God. In diesem Moment bin ich rein und ich bin vor Gott. I'm walking. I'm trusting the Lord. Ich wandle und ich vertraue auf Gott. I don't understand things. Ich verstehe die Dinge jetzt nicht. But blessed is he that trusts in the Lord. Aber gesegnet ist der den Herrn vertraut. Oh Lord, I'm not as gifted as someone. Oh Herr, ich bin nicht so begabt wie jemand anderer. I would serve you too if I was more gifted. Ich würde dir auch dienen, wenn ich auch sehr begabt wäre. Be careful. Iniquity is blowing through your heart. Hab Acht, weil das Unrecht, das zieht in dein Herz hinein. Soon you're going to be saying this. Sehr bald wirst du Folgendes sagen. Well, Lord, if you had given me more gifts. Nun, Herr, wenn du mir mehr Gaben gegeben hättest. If you had given me the opportunity they have. Wenn du mir diese Gelegenheiten gegeben hättest, die sie haben. If you had given me a better job. Wenn du mir eine bessere Arbeitsstelle gegeben hättest. If you had given me a better husband. Wenn du mir einen besseren Ehemann gegeben hättest. Iniquity is blowing through. Unrecht weht da durch. Like a hot wave. So wie eine heiße Woge. It's neutralizing. Das neutralisiert. I'm not walking with God. Ich gehe nicht mehr mit Gott. I'm just kind of blowing around like one of those dust balls. Hin und her geblasen wie von dem Wind. I'm a believer and I'll say hallelujah over here. Ich bin ein Gläubiger und sage Halleluja da. But I'm just blowing around. Ich werde hin und her geweht. Wherever the wind goes. Wo immer der Wind hinbläst. Wherever the devil says. Wo immer der Teufel sagt dorthin. Hath God said? Hat Gott gesagt? Hath God said that He would not hold anything back from you that's good? Dass dir nichts zurückhalten wird, was gut ist? Did God say that? Hat das gesagt? How do you feel? Wie fühlst du dich? Are you lacking anything? Fehlt dir irgendetwas? I'm not implying anything. Ich meine, ich möchte nichts argwöhnen. I just want to know how you feel. Ich möchte nur wissen, wie es dir geht. Be honest. Sei ehrlich. God loves an honest heart. Gott liebt ein ehrliches Herz. Be honest. Sei ehrlich. Hasn't He, well, let's not say withheld. Also, hat nicht, ich meine, sagen wir nicht zurückgehalten. Let's just say it hasn't come yet. Sagen wir, es ist bloß noch nicht eingetroffen. Iniquity. Unrecht. Iniquity. It destroys us. Das zerstört uns. If you're single, wenn du alleinstehend bist, you should thank God every day that you're single. Dann solltest du Gott jeden Tag dafür danken, dass du Single bist. If you're married, wenn du verheiratet you bist, you should thank God every day you're married. Solltest du Gott every jeden day. Tag danken, dass du verheiratet bist. Every day. Jeden Tag. If you're single, every day. Wenn du Single bist, jeden Tag. 1 Thessalonians 5:18. In everything. In allem. Give thanks. Gebt Dank. For this is God's will for you in Christ Jesus. Weil das ist Gottes Wille für dich in Jesus Christus. Wait a minute. Hath God said? Hat Gott gesagt? In everything give thanks. In allem sollst du danken. I'm not implying anything. Ich meine, ich möchte da nichts andeuten. Is that realistic? Ist das realistisch? Yes. Ja. It's realistic. Ja, das ist realistisch. By faith. Im Glauben. The just shall live by faith. Der Gerechte lebt im Glauben. In everything give thanks. In allem gib Dank. Somebody's thinking. Jemand denkt. Well, you don't have kids. Nun, du hast keine Kinder. And you don't know what it's like to give thanks with kids. Und du weißt nicht, was es bedeutet, Danke zu sagen, wenn man Kinder hat. Well, you're married and you don't know what it's like to give thanks as a single person. Nun, du bist verheiratet und du weißt aber nicht, was es bedeutet, Dank zu sagen, wenn man alleinstehend ist. Yeah. And if I had kids, it would be the other way around. Und wenn ich Kinder hätte, dann wäre es umgekehrt. Well, you have kids. Ja, du hast Kinder. You don't know what it's like to be married and not have kids. Du weißt nicht, was es bedeutet, verheiratet zu sein und keine Kinder zu haben. And if I was single. Und wenn ich Single wäre. Well, you're single. Nun, du bist Single. Of course you could be happy being single. Na klar, es ist einfach glücklich zu sein als Alleinstehender. This is all iniquity. Das ist alles Unrecht. It's all doubting God. Das bedeutet alles Zweifel an It's Gott. All believing accusation against the promises of das God. Bedeutet alles Anklagen zu glauben, die gegen die Verheißungen Gottes stehen. God can't use me. Gott kann mich nicht benutzen. He hasn't gifted me. Er hat mir keine Gaben gegeben. Iniquity. Unrecht. Return to the Lord, O Israel. Wende dich zurück zum Herrn, O Israel. Richard made this wonderful statement at the wrap last night. Richard hat eine wunderbare Sache gesagt gestern bei der Gesprächsrunde. Richard was like this bubbling brook, just. Der Richard, der war wieder einem. Bubbling over. Ja. No translation. Kanonikum. He was like a popcorn machine. Wie eine Maschine. He was like a well springing up. War wie eine Quelle, die da raus sprudelt. And then he said this. Und dann hat Folgendes gesagt. Hey man. Hallo. That's how he talks. Hey man, I'm out of my box. Ich bin nun draußen aus meiner Schachtel da. To come over here, I stepped out of my box. Um hierher zu kommen, da bin ich einen Schritt hinausgegangen aus meinem Schachtel. That's right. Step out of your box. Ja, mach einen Schritt hinaus aus deiner Schachtel. Because your calling is not in your box. Weil deine Berufung, die liegt nicht in dieser Schachtel. If it was, it wouldn't be supernatural. Und wenn das so wäre, dann wäre es keine übernatürliche Sache. We go to the edge of our box. Wir gehen da bis zum Rande unseres Vierecks. And that's it. Und das ist es dann. Personality, and God says, step out. Und Gott sagt zu uns aber, get out mach of the box. Schritt hinaus. Come mach on, einen Schritt step hinaus. Out. Mach einen Schritt hinaus. Love somebody tonight. Gib jemand Liebe heute Come Abend. On, shake somebody's hand tonight. Komm, schüttle jemand die Hand Don't heute Abend. Don't run out the door as soon as the service is over. Verschwinde nicht hinaus bei der Tür, sobald der Gottesdienst aus ist. I'm afraid of people. Ich habe Angst vor den Leuten. Well, trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. And vocalize it and say, dear God. Und sprich das aus. Sag, lieber Gott. You know my paranoia of people. Du kennst meine Paranoia in Bezug auf Leute. But not tonight. Aber nicht heute Abend. No, I'm going to shake 30 hands tonight. Nein, 30 Hände will ich schütteln heute Abend. I'm not going to blow with the wind out the door. Nein, ich werde nicht wie der Wind bei der Tür hinaus marschieren. I'm not going to stumble over iniquity. Ich werde nicht über Unrecht stolpern. I'm not going to run out when everything's just getting good. Ich werde nicht da hinaus spazieren, wenn alles sich zum Guten wendet. I'm going to step out of myself. Ich werde einen I'm going to trust in the Lord with all my heart. Und ich werde dem Herrn mit ganzem Herzen vertrauen. And when it doesn't look by sight. Und wenn es nicht der Sicht nach so geschieht, and the devil comes in, und dann kommt der Satan rein, does it really work? It's really, I can't even talk. I'm saying. Ich meine, ist das wirklich so? Ich kann gar nicht sagen, was ich sagen will. I think the verse says, do all things really work to the also, good? Wenden sich alle Dinge wirklich zum Guten? What are you saying? Was meinst du? Oh, I'm not saying anything. I'm not. Ich sage eigentlich gar nicht. Making a statement. Nein, ich habe nur eine Aussage gemacht. Hath God said that all things work to the good? Hat Gott gesagt, dass sich alle Dinge zum Guten wenden? They do. Ja. They do work to the good. Sie wirken they zum Guten zusammen. Always work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. You've got a test. Yeah, I've got a testimony ja, about it. Ich habe ein Zeugnis dafür. But what about nothing? Und was ist mit nichts? All things work to the good. Alles wirkt zum this Guten is my zusammen. Confession. Das ist mein Bekenntnis. I will trust in the Lord with all my heart. Ich will dem Herrn vertrauen mit ganzem Herzen. I will walk in his ways. Werde in seinen Wegen wandeln. As for me and my house, ich und mein Haus will serve the Lord. Wir werden Gott dienen. Amen. Amen. Let's pray. Amen. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute. You don't know Jesus. Und du kennst Jesus nicht. He died for you. Er starb für dich. On the cross. Am Kreuz. Shed his blood. Er hat sein Blut vergossen. He was the sacrifice lamb. Er war das geopferte Lamm. For our sins. Für unsere Sünden. He was buried. Er wurde begraben. In the earth. In der Erde. In a tomb. In einem Grab. On the third day. Und am dritten Tag. He rose from the dead. Ist er von den Toten auferstanden. And he is alive today. Und er lebt heute. And he is here tonight. Und er ist hier heute Abend im Gottesdienst. He wants to know you. Er möchte dich kennenlernen. Pray with me. Bete mit mir. Say, dear God in heaven. Sag, lieber Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Pray something like this. Bete so etwas in etwa. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. I want to walk with you. Ich möchte mit dir wandeln. In the light. Im Licht. I want the blessedness of the man who trusts in you. Ich möchte den Segen des Menschen, der dir vertraut. Please. Bitte. Save my soul. Errette meine Seele. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.